Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, die Freitagnachtshow ist angesagt. Ich begrüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ihr seid am Zug mit euren Themen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, diese Telefonnummer ist geschaltet. 0800 5678 111. Eine kostenfreie Telefonnummer für euch und ebenfalls eine kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Vera. Nicht Vera am Mittag. Nee, ganz normal Vera. Ein übler Scherz. Vera, 21 Jahre. Guten Morgen. Morgen. Weswegen hast du angerufen? Ja, mein Freund misshandelt mich seit einem Jahr. Seit wann seid ihr zusammen? Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind seit 2 Jahren zusammen. Und er misshandelt dich seit einem Jahr? Ja. Wie sieht diese Misshandlung aus? Also er schlägt mich, ich darf nicht raus, nur wenn ich wirklich, ich muss mich schon überreden können. Mhm. Du sagst, ihr seid seit 2 Jahren zusammen und seit einem Jahr ist das jetzt so. Gab es da einen Auslöser, ist da irgendwas Besonderes passiert? Nein, eigentlich nicht. Und vorher hat er dich normal behandelt? Ja, ganz normal. Ordentlich behandelt, ihr wart verliebt und habt euch beide sehr respektvoll und verliebt, seid ihr miteinander umgegangen. Ja, und wir wohnen ja auch zusammen. Ihr wohnt zusammen. Ja. Was genau macht er? Wie schlägt er dich? Also es ist zweimal vorgekommen, dass er mich zusammengeschlagen hat, sage ich mal. Das heißt, er schlägt dich ins Gesicht, er schlägt dich auch auf den überall am Körper. Ja. Mhm. Und zwischendurch halt. So Ohrfeigen. Ohrfeigen. Mhm. Mhm. So schlimm, dass du in ärztliche Behandlung schon musstest? Nee, noch nicht, war ich nicht. Mhm. Könnte ich eigentlich, aber war ich nicht. Wie oft kommt das vor? Einmal in 2 Wochen oder in 3 Wochen. Mhm. Was sind das dann immer für Situationen, die das bewirken? Er hat Freunde, die mich beobachten, sage ich mal, wenn ich mal rausgehe. Mhm. Ja, und also als er mich zusammengeschlagen hat, hat er was von seinem Freund gehört, dass ich mit einem anderen geflirtet haben sollte. Mhm. Was aber nicht stimmt. Wo warst du da gewesen? Warst du in einer Diskothek? Mit meiner besten Freundin Anna. Ja. Ja, und seitdem darf ich mich halt nicht so oft mit meiner besten Freundin halt treffen. Mhm. Also du darfst überhaupt gar nichts machen? Nö, ich darf auch gewisse Sachen... Nee, alleine darf ich überhaupt nichts machen. Mhm. Ja, und heute bin ich halt mal bei den Eltern. Mhm. Und meine Eltern schlafen schon. Mhm. Und die wissen das aber auch nicht, dass er mich schlägt. Weiß das nur deine beste Freundin Anna, oder weiß die es? Ja. Die weiß Anna. Das? Ja. Sonst weiß es niemand? Nein. Mhm. Also das war jetzt ein Beispiel, wo er gedacht hat, man hat ihm gesagt, du hättest mit irgendeinem anderen Jungen geflirtet. Genau. Was war denn noch so, was ist noch vorgefallen im letzten Jahr, dass es dann zu so einer Gewalt gekommen ist? Ich wollte halt was anziehen, was ihm nicht gefällt oder gefallen hat. Zum Beispiel, ich darf gewisse Sachen nicht anziehen. Was denn zum Beispiel? Zu kurze Röcke. Mhm. Oberteile mit weitem Ausschnitt darf ich nicht anziehen. Und habe ich halt an dem Tag angezogen, da wo ich halt wieder mit Anna draußen war. Mhm. Ja, das war halt das zweite Mal, dass er mich richtig zusammengeschlagen hat. Das heißt, der ist nicht besoffen, wenn er das macht? Nein. Der ist bei klarem Verstand und fühlt sich nur provoziert dadurch, dass du irgendwie was Eigenständiges machen möchtest. Ja, weil er tierisch eifersüchtig ist. Mhm. Du bist dann fast nur noch zu Hause. Was machst du vom Beruf? Ich habe noch keine Ausbildung anfangen können. Das heißt, du sitzt den ganzen Tag allein zu Hause? Ja. Quasi. Und die Schlinge wird immer enger, dass du dich kaum mehr mit deiner Freundin treffen kannst oder gar mit anderen Freunden? Ja. Mhm. Ich kann das halt auch nicht länger mitmachen. Mhm. Ich möchte einfach nicht mehr. Darauf, Vera, will ich jetzt hinaus. Das ist so schlimm, was du da gerade erzählt hast, dass man eigentlich schon gar nicht mehr drüber nachdenkt, soll ich jetzt noch oder soll ich nicht? Hm. So wie du mir das jetzt erzählst, klingt es wirklich so, als würde dieser junge Mann, wie alt ist er? Der ist 23, der wird in 8 Tagen 24. Gut, 23 Jahre alt, als würde der dich wie eine Sklavin halten. Ja. Als ein Stück Eigentum. Ja. Ein Stück Fleischeigentum. Ja. Da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren. Von dem musst du weg. Sofort, sofort. Ich weiß aber nicht wie, das ist ja das Problem. Hast du Angst, dass er dir irgendwie was antut, dass er... Ja. Ich weiß nicht wie. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Sehr gut eigentlich, aber ich kann denen das halt nicht erzählen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Warum nicht? Ich kann das einfach nicht. Warum nicht? Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht warum, Wenn du es denen nämlich erzählen würdest, hättest du schon wieder ein paar Verbündete mehr neben deiner Freundin. Ja. Bestünde denn die Möglichkeit, dass du zurückgehst zu deinen Eltern erstmal, wenn du ihn verlässt? Ja, aber der wird dann auch hier hinkommen zu meinen Eltern. Er wird mich dann wieder versuchen zu überreden, aber... Nun gut, er wird natürlich vieles vielleicht versuchen, aber das sollte dich jetzt nicht davon abschrecken, sofort, aber sofort und ganz radikal einen Schlussstrich zu ziehen. Du machst das ein ganzes Jahr mit, Vera. Warum machst du das ein ganzes Jahr mit? Das verstehe ich nicht. Verstehe es nicht. Ich habe ihn geliebt. Ja, du hast ihn. Nicht mehr. Deswegen möchte ich auch jetzt weg. Nur ich habe, ehrlich gesagt, Angst. Klar, das ist auch vielleicht verständlich, wenn du ihn jetzt so erlebt hast und er ist so gewalttätig, dass man da Angst hat. Nur die Alternative kann jetzt nicht sein, dass du bei ihm bleibst und das weiterhin mitmachst. Ja. Die Alternative muss sein, dass du in einer Nacht- und Nebelaktion diese Wohnung vielleicht verlässt, dass du zu deinen Eltern ziehst, was weiß ich, dass du ihm androhst, dass du ihn anzeigst, dass du mit der Polizei drohst, dass du dich vielleicht auch mit, das könnte man ja vielleicht auch überlegen, dass du dich mit einem Notelefon mal in Verbindung setzt, weil die eine gute Erfahrung damit haben, wie man sich am besten da verhält. Aber du musst das unternehmen. Ja, hast du nicht mittlerweile einen irren Hass auf den? Irgendwie schon. Wie? Bist du noch da? Nee. Hallo? Du bist noch da? Ja. Es klang gerade so seltsam. Was sagen denn seine Eltern dazu? Hast du mit denen Kontakt? Kriegen die da? Überhaupt nicht. Und sein Freundeskreis? Hast du mit dem Kontakt? Kommt der schon mal zu euch nach Hause? Ja, schon, aber also einen guten Kontakt habe ich zu denen nicht, weil wenn ich mal rausgehe, dann schickt er unbedingt 2 Leute hinterher. Hör mal, was sind denn das für Freunde überhaupt, die sowas mitmachen? Das weiß ich auch nicht. Und das hast du... Und die erzählen dann halt irgendwas Falsches, dann... Ist das wieder ein Grund für ihn, dass er mich schlägt? Und du hast in dem ersten Jahr nicht irgendwie so Ansätze, das verstehe ich gar nicht, dass jemand dann so plötzlich ganz anders ist nach einem... Ja, ich auch nicht. Der war in dem ersten Jahr ganz freundlich, ganz nett und liebevoll und... Das verstehe ich ja auch nicht. Gut, hat er gespielt, was auch immer, das ist jetzt auch völlig egal, warum das so gekommen ist. Fakt ist, dass es so ist, wie es ist und du da weg musst. Ja. Und ich möchte dich von meiner Seite wirklich massiv ermutigen dazu, Vera. Das zu machen, diesen Schritt zu vollziehen. Und ich werde dich gleich auch nochmal mit meiner Psychologin verbinden, die dir sicher auch nochmal so ein paar Telefonnummern geben kann, wo du dir auch Rat und Hilfe holen kannst. Aber du musst da raus. Ich weiß, aber ich weiß echt nicht wie. Das ist ja das Problem. Also ich finde, wäre ich ja schon weg. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, wenn du deine Eltern einweihen würdest. Ich sehe auch gar nicht ein, warum du das nicht tust. Schämst du dich von deinen Eltern, dass du in diese Situation gekommen bist? Auch. Ja, aber das ist jetzt egal. Jetzt ist das egal, deine Eltern werden dir wahrscheinlich sofort helfen und alles in Bewegung setzen, um dich zu unterstützen. Ja, klar. Ja. Also erstmal, du bist jetzt bei deinen Eltern, ne? Ja. Das heißt, du kannst morgen früh schon mal mit denen reden. Ja. Und vielleicht auch mit Hilfe deiner Eltern in Einzelheiten beraten. Und meine Psychologin, die Elke, ruft dich jetzt gleich nochmal an und dann könnt ihr beiden auch noch miteinander sprechen. Okay. Ja? Leg bitte auf und die Elke ruft dich sofort an. Okay, danke. Leute. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Apropos Faxe. Ich habe ein Fax bekommen von Moni, 47 Jahre aus Hamburg. Die schreibt, hallo Domian, ich sehe sehr gerne deine Sendung. Aber was ich gestern gehört habe mit diesem Typ, der eine Maschine liebt, da blieb mir wirklich die Spucke weg. Wo gibt es denn sowas? Wo leben wir denn heute? Ich bin also wirklich sehr aufgeschlossen, aber so etwas habe ich noch nie gehört. Und ich denke einfach, solche Leute sollten vielleicht etwas arbeiten gehen, damit ihnen solchen Unsinn vergeht. Für so etwas kann man kein Verständnis haben. Viele Grüße, Moni. Eine Meinungsäußerung von Moni. Zu unserem Maschinenmann von gestern. Steffi, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Steffi, was ist dein Thema? Ja, ich möchte ganz schnell noch was sagen zu meiner Vorrednerin, zu der Vera. Ja. Und zwar würde ich eher einfach den Tipp geben, um so viele Leute einzuweihen wie möglich, mhm. weil das nimmt die Angst. Mhm. Und wenn sie keine Angst mehr hat, dann hat er keine Macht mehr über sie. Mhm. So, das war so mein Tipp. Halt. Es ist aber immer wieder unglaublich und für mich immer wieder erstaunlich, wie lange Frauen und Mädels sowas aushalten. Ja, ich denke, das ist einfach die Angst. Also ich hatte eine Freundin, die hatte das auch und das ist die Angst einfach. Da sollte man ganz viele Leute einweihen. Gut, guter Tipp noch. Und jetzt zu dir, zu deinem Thema. Ja, zu mir. Also ich fahre Sonntag oder fliege nach Mallorca. Wie schön für dich. Ja, nur habe ich eine große Belastung bei mir, weil keiner weiß, dass ich das heimlich tue eigentlich. Also ich habe mir praktisch diesen Urlaub erschlichen. Alle Familie und Freunde denken, ich muss da arbeiten. Ja. Und habe mir letztendlich eigentlich das Geld vom Freund meines Vaters geliehen. Warum? Wie geheim ist Kriminal? Ja, also es ist so, ich bin seit einiger Zeit so ziemlich unschlüssig, zukunftsmäßig und so, also weiß nicht, wo ich stehe und brauche so für mich unbedingt eine Auszeit. Mein Freund und ich waren lange arbeitslos, waren lange zusammen. Ach, du hast auch einen Freund. Du bist in einer Beziehung. Ich bin in einer Beziehung, ich habe auch eine Tochter, die ist 11. Und der Freund weiß auch nicht, dass du... Nein, das weiß überhaupt keiner. Das weiß überhaupt keiner. Hast du denn, habt ihr Probleme auch in der Beziehung? Wir hatten Probleme, hat sich jetzt wieder gelegt, aber das Problem ist auch, wir sind 10 Jahre auseinander. Er ist 20 und ich bin 30. Naja, geht ja noch. Ja, also es ist eigentlich so von der Beziehung in Ordnung, aber ich habe halt das Problem, dass ich momentan einfach so raus musste. Und was machst du jobmäßig? Ich bin arbeitslos. Ach, du bist arbeitslos, hast du gesagt, genau. Du bist arbeitslos. Mein Freund hat jetzt wieder Arbeit und war aber vorher auch sehr lange arbeitslos. Also wir haben uns sehr lange auf der Pelle gehockt und ich habe mehr und mehr einfach dieses Bedürfnis gehabt, raus zu müssen. Und jetzt machst du dich einfach vom Acker am Sonntag. Niemand weiß es, dein Kind weiß es auch nicht. Also sie wissen, dass ich wegfliege, sie wissen aber nicht, dass ich das Geld praktisch selber bezahlt habe oder beziehungsweise mir geliehen habe. Ach so. Na, die denken also, ich habe da einen Job angenommen. Ach, die denken, halt kein Geld kriegen oder Verpflegung. Achso, die wissen schon, dass du nach Mallorca gehst, aber die denken, dass du da arbeitest. Genau. Im Grunde genommen willst du da einfach nur eine schöne Zeit haben. Ja, im Grunde will ich ja zu mir selber finden. Also ich auf Mallorca? Geht das? Hm? Geht das auf Mallorca? Ich weiß es nicht. Ich war definitiv noch nie im Urlaub. Ich bin noch nie geflogen. Ich war noch nie im fremden Hotel. Also für mich ist das total ganz neu. Ja. Und daher natürlich auch die ganze Panik. Ja. Deswegen hoffe ich halt, dass ich da wirklich so ein bisschen zur Ruhe komme und für mich so ein bisschen. Was heißt denn zur Ruhe kommen? Willst du meditieren? Willst du dich ganz zurückziehen? Oder willst du auch schon ein bisschen Party machen, Leute kennenlernen? Nee, gar nicht. Also ich will mich wirklich zurückziehen, ich will mir ein bisschen was angucken, ich will am Strand sitzen, über alles nachdenken und so. Aha. Also ich muss keine Sorge haben, dass du da Männer anbaggerst. Nö. Na, vielleicht doch? Nö. Ach, ich meine vielleicht flirten, aber ich denke mal fremdgehen oder so, nee, da bin ich in meiner Beziehung eigentlich treu und wüsste nicht, was ich mir woanders irgendwie holen könnte. Das Ding ist aber, dass du dich schämen würdest, deinen Leuten zu sagen, dass du dir das Geld zusammengeschnorrt hast quasi dafür. Ja, das auch. Also erstmal, dass ich halt, sage ich mal, also es war wirklich sehr eine spontane Aktion. Ich habe halt im Internet geguckt, last minute und habe gedacht, oh, das wäre was. Habe mir dann halt abgecheckt, ob ich das Geld irgendwo herkriege, habe gebucht und war halt dann irgendwo so ein bisschen im Defizit, dass ich gesagt habe, auf der einen Seite freue ich mich natürlich drauf, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch mal so ein bisschen diese Vorsicht, dass es halt keiner mitkriegt, weil man kriegt halt Reisebestätigung und das ist halt vom Konto, unserem gemeinsamen Konto abgegangen und so. Wie viel hat das gekostet und wird das kosten? 700 Mark. 700 Mark, der Flug. Mit Hotel und Halbpension. Also das ist für eine Woche. Für eine Woche. Geht ja noch, ne? Ja, aber es ist halt so, ich meine, wenn ich jetzt mit meiner Familie Urlaub mache, mit meinem Freund zusammen und meiner Tochter, dann wären wir über 1500 Mark, das könnten wir uns auch gar nicht leisten. Ne? Also ein bisschen Schlechtsgewissen schon, ne? Das ja, klar. Also, Sonntag geht's los? Sonntag geht's los, genau. Koffer sind schon gepackt, ja, mehr oder weniger. Tagsschiff schon gepackt. Da fliegst du von einem schönen Herbstwetter hier in wahrscheinlich noch schöneres Herbstwetter nach Mallorca. Ja, genau. Ja, aber ich meine, gut, das ist jetzt alles ein bisschen geflunkert und so. Ja, aber eben. Also bei mir ist einfach so, ich denke auch, dass das, also entweder kommt es raus. Oder es kommt nicht raus. Ja, oder ich merke halt Montag, Dienstag irgendwie, dass ich das doch von meiner Last haben muss. Und du rufst an und sagst, wie es ist, ja. Von wem hast du das Geld eigentlich zusammengegeben? Von meinem Freund Vater. Von dem Freund Vater, ja. Und der lässt dir dann auch Zeit und Ruhe, das zurückzuzahlen. Ja. Naja, also sieh mal zu, jetzt hast du dich erstmal so ein bisschen reingeritten in die Lügerei. wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, finde ich, glaube ich. Na, ich weiß es halt nicht. Also ich weiß nicht, wie mein Freund oder meine Tochter reagiert hätten, wenn ich sage, Leute, ich habe mir mal Geld geliehen und flieg mal für eine Woche weg, weil ich Ruhe brauche. Aber du hast offensichtlich so einen Druck irgendwie, dass du sagst, ich muss irgendwie mal ein bisschen durchatmen. Ja, also ich denke mal, mein Freund wird mir, also ich weiß nicht, ob er mir das glauben wird, wenn ich sage, ich brauche einfach mal Zeit für mich. Ich brauche nur Zeit für mich. Also es geht mir nicht darum, irgendwie andere Männer kennenzulernen oder irgendwas. Ich muss einfach so für mich denken, dass ich mal wieder ein bisschen klarkomme in meinem Leben auch. Wir können ja mal so eine Verabredung treffen, dass wenn der Gewissensdruck zu groß wird, wenn du vor Ort bist und mal so richtig zum Nachdenken kommst, dass du ganz einfach anrufst und sagst, hier Leute, so und so ist es gewesen, tut mir leid, ist ja nicht so eine ganz schlimme Lüge, ich sag's euch jetzt und dann kann ich die restlichen Tage auch besser genießen. So würde ich es machen. Ja, ich denke mal, das wird bekommen. Oder hast du gar darüber nachgedacht, das jetzt vorher noch zu machen, bevor du fährst? Ich weiß es nicht. Also ich bin so ein Bauchtyp. Also es kann sein, dass ich das Sonntagabend auf dem Flughafen irgendwie mache und sage, tut mir leid und so, aber... Ja, aber du solltest es schon, irgendwann solltest du es schon sagen, finde ich. Ja, gut, also bei mir ist einfach die Angst so groß, oder was heißt, also ich will auch nicht unbedingt, dass das dann rauskriegt und dass ich es dann beißen muss oder so, genau. Dann ist das Vertrauen ja auch ziemlich weg. Ne? Ja. Ich wünsche dir einen guten Aufenthalt, finde zu dir selbst, was immer das auch sein mag, und ziehe Konsequenzen daraus. Ja. Alles Gute, guten Flug. Ja, tschüss. Tschüss, Steffi. Maria, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Maria. Ja, hallo, ich bin Maria. Ja. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, dass ich, ich habe ein Verhältnis mit meinem Stiefvater. Und, also meine Mutter weiß nichts davon. Und ich bin jetzt, also jetzt mittlerweile, ich bin im vierten Monat schwanger von ihm. Und das Problem ist ganz einfach, dass ich ihm, also ich habe ihm das gesagt, dass ich schwanger war, ab da, wo ich es gewusst habe, und habe ihn gefragt, ob er zu mir steht oder nicht. Und er wollte es aber nicht, er hat dann auch gesagt, ich soll abtreiben, er will das Kind nicht, weil er auch nicht will, dass meine Mutter das rauskriegt, weil er bei meiner Mutter bleiben will. Und ich wollte, dass er jetzt zu mir steht, aber das will er nicht. Wohnt ihr zusammen in einer Familie, in einem Haus, einer Wohnung? Nee, nicht mehr. Also ich bin damals, erst vor 5 Jahren hat sie ihn kennengelernt. Da war ich 15 und so 2 Jahre später ungefähr hat es angefangen, also mit dieser Beziehung zwischen uns. Schon nach 2 Jahren? Ja, also wo ich 17 war und ich bin dann auch ein halbes Jahr später bin ich ausgezogen, weil ich irgendwie halt auch Angst gehabt habe, dass meine Mutter was mitkriegt oder so. Ja. Und diese, dann auch... Ja, bitte? Ja. Ich habe dann auch, also wie gesagt, meine Lehre abgebrochen, alles, weil ich ja dann auch arbeiten muss. Und ich arbeite jetzt in einer ganz normalen Fabrik. Und wie gesagt, das Problem ist halt jetzt, er steht nicht dazu. Sag mal, diese 3 Jahre der heimlichen Beziehung, war das eine Liebesbeziehung oder war das eine Sexbeziehung? Und beides eigentlich. Er hat auch immer gesagt, dass er mich liebt. Ja, für dich war es vielleicht beides. Kann es sein, dass es für ihn vielleicht nur eine reine Sexgeschichte war? Ich weiß es und ich kann es, er sagt jetzt noch, dass er mich liebt. Das oder er sagt auch, dass er auch meine Mutter liebt. Und er sagt aber auch, dass er letztendlich nicht mit dir zusammen sein will, sondern er will mit meiner Mutter zusammen mit der Mutter sein. Und hat zu dir gesagt, dass du abtreiben sollst? Ja. Hat er denn auch gesagt, wie das dann weitergehen soll? Nehmen wir mal an, du hättest abgetrieben, sollte dann dieses Verhältnis weiterlaufen? Das weiß ich nicht, da haben wir so eigentlich nie drüber geredet. Aber nur bist du im vierten Monat. Ja. Das heißt, du willst das Kind haben. Ich will das Kind haben, ja. Wie stellst du dir das denn jetzt für dein Leben vor? Was sagst du deiner Mutter? Willst du weiter zu diesem Mann Kontakt haben? Ja, im Moment ist der Kontakt also jetzt durch ihn eigentlich abgebrochen. Also wir haben zwar so noch Kontakt, aber also rein sexuell ist also nichts mehr. Er weiß, dass du nicht abgetrieben hast. Er weiß es, ja. Wie hat er beim letzten Mal, als ihr darüber geredet habt, als du ihm das gesagt hast, wie hat er darauf reagiert? Böse, zornig, eingeschnappt? Ziemlich ruhig eigentlich. Was mich auch überrascht hat, weil ich habe ihn auch vor die Wahl gestellt. Entweder ich oder meine Mutter, aber er hat also deutlich gesagt, er will mit meiner Mutter zusammenbleiben. Wie war das denn dann so in den letzten 3 Jahren? Habt ihr in der Wohnung deiner Mutter miteinander geschlafen? Am Anfang ja, also das erste halbe Jahr ungefähr, ja. Aber danach, also wie gesagt, bin ich ja dann ausgezogen, dann war alles bei mir, also ist zu mir gekommen. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu deiner Mama? eigentlich sehr gut. Hast du nicht ein irrsinnig tierisch schlechtes Gewissen gehabt, ja, hab ich auch, ihr in die Augen zu schauen? Oder man trifft bei Familienfeierlichkeiten zusammen, alle sind da und du, ne? Und das lag ja immer irgendwie in der Luft, das Ganze. Ja klar, natürlich. Mhm. Deswegen, das war auch der Grund, warum ich dann auch ausgezogen bin, weil ich das nochmal geschafft habe. Aber was glaubst du denn, wie deine Mutter jetzt reagiert, wenn das rauskommt? Ich denke, dass sie den Kontakt zu mir abbricht. Und auch zu ihnen? Das weiß ich nicht, vielleicht. Mhm. Ich meine, er hat dich ja nun wirklich als sehr junges Mädchen, kann man ja sagen, verführt, ne? Mhm, ja. Ja gut, es kam auch von mir aus, es war nicht nur von ihm. Aber du, also du hast ich auch... Ich habe auch einen Schritt auf ihn so gemacht, also mhm. so. Aber wer hat denn damals den allerersten Schritt gemacht, du oder er? Kann ich nicht mal... Das ist einfach an einem Abend passiert, mhm. wo das halt zum mhm. Gespräch kam, wo meine Mutter nicht da war. Mhm. Und es kam wirklich von beiden, also... Mhm. Wie alt ist er eigentlich? Er ist 41. 41, du bist mhm. 20. Und warst mhm. 17, als es anfing, ne? Mhm. Vor 3 Jahren. Ja. Das ist aber jetzt eine komplizierte Lage und komplizierte Situation. Mhm. Was hast du für dich jetzt so überlegt, was du machen willst? Wie offen willst du mit der Situation umgehen? Ja, das, also wie gesagt, wenn er zu mir stehen würde, dann würde ich also mit ihm zusammenleben und das Kind, dass wir das zusammenkriegen, mhm. aber... Aber das tut er nicht. Ich meine, dann wird es meine Mutter auch erfahren. Ich habe dann, ja gut, ich weiß halt nicht, was dann passiert, was sie macht, nur mhm. und er will das ja gar nicht. Gut, das Thema ist ja eigentlich vom Tisch, weil er gesagt hat, nein, das möchte ich nicht. Ja, also das war ja schon eigentlich ein Beweis genug dafür, dass er dich eben nicht so rasend liebt, dass er nicht vielleicht... Ich hoffe halt, dass er seine Meinung noch ändert. Ja, also ich habe fast schon so ein bisschen den Verdacht, wie du das jetzt geschildert hast, mhm. dass er dich vielleicht auch einfach so als nettes Betthäschen gehalten hat nebenher. Also wenn er dich dazu gedrängt hat, quasi das Kind, sein Kind abzutreiben, wenn er nicht mit dir zusammen sein will, deutet das ja nun nicht auf eine sehr große Liebesbeziehung hin und eine sehr große Zuneigung zu dir. Es ist nur die große Frage jetzt, wie offen du deiner Mutter gegenüberstehst. Ob du ihr das sagst? Ich meine, wenn er nicht zu mir hält, dann will ich es ja nicht sagen. Also dann wird sie das nur davon garantiert nicht. Dann möchtest du es nicht sagen? Nee, weil dann verliere ich sie und ihn auch, dann habe ich... Niemand mehr. Mhm. Mhm. Aber schlimm ist, glaube ich, Maria, wenn du dir jetzt noch so fern Hoffnungen machst auf diesen Mann. Oder wenn du dich gar noch wieder auf eine sexuelle Sache einlässt, wenn sich das Ganze jetzt beruhigt hat, wenn das Kind vielleicht da ist und dann denkt er vielleicht, das kann alles so in der alten Manie weiterlaufen. Das darf nicht sein. Ich liebe ihn, aber... Ja, aber er hat dich doch jetzt fallen lassen, Maria. Er hat dich doch nur wirklich fallen lassen. Ja, gut, eigentlich. Er will, dass sein Kind abgetrieben wird. Euer Kind. Mhm. Und hat gesagt, er liebt deine Mutter mehr als dich. Auch wenn du jetzt noch Gefühle zu ihm hast, aber allein diese Entscheidungen, die er gefällt hat, müssten ja so ein bisschen bei dir bewirken, dass die Liebe zu ihm Risse bekommt. Ja, eigentlich nicht. Tja. Weißt du, die Sorge habe ich nämlich, dass du jetzt dein Ding so durchziehst und in einem Jahr läuft die ganze alte Leier wieder von vorne. Und das darf nicht sein. Das darf wirklich nicht sein. Ja gut, momentan ist das ja eigentlich abgebrochen, der Kontakt. Also von dem her, ich weiß nicht, ob das weiterläuft. Weiß denn deine Mutter schon, dass du schwanger bist? Nee, das weiß sie nicht. Was willst du ihr denn sagen, von wem das Kind ist? Ich weiß es und ich habe mir schon überlegt, wenn ich es sage, dass ich ihr dann ganz einfach sage, dass ich nicht weiß, wer das war. Mhm. Also, das ist alles schon sehr kompliziert, weil er hat ja nur auch 3 Jahre lang deine Mutter hintergangen, ne, und betrogen. Das ist ja alles doppelt und dreifach schlimm, was da bei euch vorgegangen ist. Eigentlich müsste deine Mutter auch die Wahrheit wissen, damit sie weiß, mit wem sie da zusammen ist und was da los ist. Ich habe Angst, dass ich dann meine Mutter auch verliere. Ich weiß. Ja, die Gefahr besteht natürlich, aber das hast du dir auch eingebrockt, ne? Ja, klar, sicher, ja. Ja. Sicher. Also eine ganz verzwickte Situation, ganz verzwickt. Eigentlich wäre es ganz, das Allerbeste wäre, ganz, ganz, ganz sauberen, reinen Tisch zu machen. Und es deiner Mutter zu sagen und den wirklich in den Wind zu schießen. Hm. Hm. Ja. Bitte? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Hm. Aber was ich dir auf jeden Fall nochmal, zum dritten Mal sagen möchte, Maria, versuche dich von diesem Mann zu verabschieden. Ich habe wirklich die Vermutung, dass der Mann dich ausgenutzt hat. Deine Jugend auch ausgenutzt hat, dass er dir vorgegaukelt hat, dich großartig zu lieben. Er mag dich ja vielleicht, kann ja sein. Aber im Vordergrund stehen andere Sachen. Er hält nichts. Weißt du, wenn das jetzt so eine Sache wäre, dass der ganz groß in Liebe entflammt wäre zu dir, dann kann sowas passieren, auch in einer solchen Familiensituation. Ja, ja. Aber dann müssten jetzt auch klare Verhältnisse geschaffen werden und er müsste zu dir stehen und dann wärt ihr halt zusammen. Aber das tut er nicht und das macht mich irgendwie skeptisch daran. Ja. Also mehr kann ich nicht sagen dazu, Maria. Ja, klar. Hm. Denk mal drüber nach mit der Mama, wie du dich da verhältst. Ja. Würde ich machen müssen, ich werde es ja eh bald. Vielleicht kann die Wahrheit, es ist sehr schmerzlich für sie, aber vielleicht kann die Wahrheit letztendlich euer Verhältnis doch retten. Denn so schnell lässt man keine Tochter fallen. Und nach dem ersten Schmerz, vielleicht wird sie sich doch wieder zu dir hinwenden. Ja. Alles Liebe und alles Gute, Maria. Okay, danke. Tschüss. Jetzt sage ich mal meiner Regie, dass ich Maria hier auf der Leitung nicht wegkriege. Und bitte meine Regie, das zu tun. Aha. Julius ist dran. Julius ist 14 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Julius. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, und zwar, habe ich vor 2 Monaten erfahren, dass ich eine Schwester habe. Mhm. Also eine Halbschwester. Mhm. Und ich hatte also bisher nur gewusst, dass ich einen Bruder habe. Und also mein normaler Bruder eben. Mhm. Und also mein Vater, der ist Amerikaner und der hat irgendwie bis zu seinem 40. Lebensjahr in Amerika gelebt. Mhm. Und der hat 1973, also meine Schwester ist 28, aha, und 73 hat mein Vater ein Verhältnis mit einer Farbigen gehabt und mhm, jetzt habe ich eine Halbschwester, die also halbfarbig ist. Und schon 28 Jahre alt ist. Ja, genau. Doppelt so alt wie du. Ja. Mhm. Und aber jetzt lebt der Papa bei euch hier in Deutschland? Nein, mein Vater ist also hat zeitweilig in Deutschland gelebt, mhm, hat meine Mutter geheiratet und mhm, das ging aber dann in die Brüche. Ach so. Und er hat also durch seine Arbeit her, weil er arbeitet in einer Ölfirma, mhm, und die sind jetzt aus Deutschland weggegangen. Mhm. Und das bedeutet für ihn, er arbeitet jetzt in London, mhm, und lebt auch da und hat hier in Deutschland noch eine Freundin. Ach so, und das heißt aber, du siehst ihn auch nicht so oft dann? Doch, eigentlich doch, schon. Doch. Ich mhm, sehe ihn doch so 2x im Monat bestimmt. Naja gut, 2x im Monat. Also ja, wegen, doch, das geht dann ja noch. Ja, das geht ja eigentlich noch. Aber die Eltern sind getrennt, also seine Mama und Papa, die sind getrennt. Ja, ganz genau. Jetzt hast du erfahren, warum, eigentlich hast du das jetzt erst erfahren, warum hat man dir das nicht vorher gesagt? Ja, und genau das ist die Frage, das weiß ich nämlich nicht genau. Ich hatte, als ich bei meinem Vater war, in London, habe ich ihn besucht. Mhm. Und dann habe ich an seinem Computer, an seinem Arbeitsplatz, habe ich in seinen E-Mail-Adressen eben den Namen von meiner Schwester gesehen. Und mein Vater ist mit Nachnamen Sutton. Und mhm, mein Vater hat mir erzählt, er hätte keine Verwandten mehr, also seine Eltern wären tot und so. Und da wurdest du hellhörig? Ja, genau, weil ich dachte, ich hätte keine Verwandten mehr in mhm, Amerika. Ach, da bist du also quasi selbst drauf gekommen? Ja, genau. Mhm. Und dann hast du ihn angesprochen? Mein Vater hat das die ganze Zeit versucht, vor uns zu verheimlichen. Als er meine Mutter geheiratet hat, da hat er ihr das zwar erzählt, mhm, hat ihr aber gesagt, sie darf uns das niemals erzählen. Warum das so ist, das verstehe ich nicht. Hast du ihn denn nicht, du bist nun immerhin schon 14 Jahre alt, hast du ihn nicht ganz klar gefragt, was das ja, soll? Ja, natürlich, habe ich. Ja, und was sagte er? Und er hatte mir erst keine Antwort gegeben. Dann habe ich erstmal so lange ein bisschen Theater gemacht, also ich wollte das unbedingt mhm, wissen. Mhm. Und mein Vater ist ein sehr komplizierter Mensch. Und ich musste dann ganz schön Courage aufbringen, damit ich ihn dazu bringen konnte, mir das zu erzählen. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das ist deine Schwester. Und das konnte ich erst nicht glauben. Und dann hat er mir das genau erzählt, weil ich wollte das genau wissen. Ja. Und dann war er erst so ein bisschen abgenervt, so, ja, ich will dir das jetzt nicht erzählen, weil das ist eine lange Geschichte. Mhm. Aber ich habe dann darauf bestanden. Mhm. Dann hat er mir die ganze Geschichte also erzählt. Er hat einige Sachen ausgelassen auch, mhm, die er mir irgendwie nicht erzählen wollte. Mhm. Aber es ist schon eine etwas komische Geschichte, würde ich eher sagen. Mhm. Aber ist natürlich ganz nett. Und aber er hat kein Wort dazu verloren, warum das alles verheimlicht wurde. Genau, das war nämlich immer das Problem. Mhm. Und dann hatte ich mit meiner Schwester telefoniert, mein Vater hatte sie angerufen, mhm, denn mein Vater hat sie, nach der Geburt ist er weggegangen, mhm, und da hat sie im Stich gelassen mit der Mutter. Und die Mutter, der ging es auch psychisch wohl nicht ganz gut. Achso, das heißt, er hat gar nicht viel Kontakt mit genau, deiner Halbschwester? Genau, die haben sich jetzt erst so zusammen, also mein Vater hat jetzt mit ihr Kontakt erst seit 4 Jahren erst wieder. Vielleicht schämt er sich ganz einfach, dass er damals sich so schlecht benommen hat. Dass er sich ja, nicht hat er, hat er, ja. Ne? Dass er sich also um das Kind gekümmert hat. Ich meine, mein Vater war immer uns gegenüber sehr komisch und er war nie so ein richtiger Vater, so mhm, wie man das vielleicht in anderen Familien mhm, kennt, so mit Spielen und so. Und er hat aber, ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich sogar eine Schwester habe, dass er noch jemand schlechter behandeln kann als uns. Ach so. Okay. Aber Julius, nun ist es ja raus, was ja ganz gut ist, und irgendwie ist es doch auch toll, plötzlich eine Schwester zu haben. Ja, super. Das ist toll. Du hast mit ihr telefoniert, ne? Ja. Kann sie Deutsch? Nein, sie spricht nur Englisch. Das heißt, du hast mit ihr Englisch gesprochen? Ja, klar. Du kannst das schon ganz gut. Ja, kann ich, ja. Und war das nett? War die Stimmung gut? Ja, sehr, war gut. Jetzt wäre ich ja gespannt, den Flitzebogen an deiner Stelle, die mal irgendwann zu sehen und zu treffen. Ja, an dem Abend hat mein Vater irgendwie, habe ich so zum ersten Mal gesehen, dass er geweint hat, weil er so irgendwie überwältigt davon war, dass ich dann Kontakt mit ihr hatte. Hör mal, wusste die denn von deiner Existenz? Ja, sie war angeblich auch schon in Deutschland, hat mein Vater erzählt, und hat meinen Bruder und mich schon mal gesehen. Und als ich vor unserer Tür stand, hat meine Mutter sie auch erkannt, weil mein Vater hatte ihr damals auch meiner Mutter ein Foto von ihr gezeigt. So, wie soll es jetzt weitergehen? Habt ihr euch besprochen, dass ihr euch vielleicht doch mal besuchen kommt? Oder? Ja, ja. Aber das Grundproblem dabei ist, dass mein Vater mir aufgetischt hat, ich dürfe das niemandem erzählen. Also ich müsste das für mich behalten. Umso besser, dass du hier angerufen hast und es uns allen erzählt hast. Aber das finde ich auch in Ordnung. Ich hatte das aber schon meinen Freunden und so erzählt. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was das soll. Warum? Ja, das ist ja das Komische. Mein Vater ist wirklich ein sehr komischer Mensch. Also ich würde jetzt an der Stelle, du bist ja nur ein pfiffiger Kerl, das mag ich schon mit deinen 14 Jahren. Ich würde darauf wirklich immer wieder bestehen, dass der dir da das richtig erklärt, was das soll und warum jetzt immer noch Geheimniskrämereien angesagt sind. Warum? Ja, also offiziell weiß weder mein Bruder noch meine Mutter. Meine Mutter weiß offiziell von meinem Vater, weiß sie nicht, dass ich es weiß. Ach, das ist doch alles albern. Der weiß es nicht. Albern. Das ist völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Das geht mir wirklich auf die Nerven. So, das ging mir auf die Nerven. Deswegen, wenn du ihn das nächste Mal siehst, bagger den so lange an, dass er dir das verdammt nochmal erklären soll, was das soll. Ja, das habe ich. Ich habe das so oft gemacht. Mach weiter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, mach weiter. Ich würde mich da gar nicht dem unterordnen. Und solche dummen Versprechungen. Aber die Angst, die ich habe dabei, ist, wenn mein Vater rausbekommt, dass mein Bruder weiß das ja jetzt. Mhm. Ich habe ihm das erzählt. Mhm. Und immer wenn mein Vater kommt, muss mein Bruder so tun, als ob er von nichts wüsste. Wie alt ist dein Bruder? Der ist 13. Also eigentlich sind wir 2 Jahre auseinander. Ja. Jedenfalls ist es immer so ein Problem, wenn mein Vater rausbekommt, dass ich das überall rum erzählt habe, dann wird das so einen großen Ärger geben, dass mein Vater ziemlich wütend auf mich sein wird, mir nichts mehr anvertrauen wird und das Verhältnis, was sowieso schon immer sehr bröckelig war zwischen uns allen, wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen geschädigt. Also weißt du, was ich jetzt sogar an der Stelle machen würde, Julius, damit du aus dieser Angst da rauskommst, ich würde dem das klar ins Gesicht sagen. Pass mal auf, Papa, ich habe das dem und dem doch erzählt. Ich habe auch dem Bruder erzählt. Das mache ich nicht. Mein Vater, der ist nicht so wie andere Väter oder so. Nicht, er schlägt nicht, er rastet zwar aus, so, er wird dann ein bisschen wütend und so. Ja, aber dann ist er halt mal ein bisschen wütend. Dann kapiert er vielleicht auch, dass man so einfach nicht mit den Kindern umgehen kann. Weil das ist ja ein blödes Verhalten gewesen. Solange er dir nicht alles ganz klar erklärt, ist das ja nicht nachvollziehbar, Er glaubt immer, das wäre dann persönlich gegen ihn. Wenn irgendetwas passiert, hör mal, Julius, dann muss der Herr, der jetzt auch schon weit über 40 ist, mal kapieren, dass das nicht gegen ihn ist, sondern dass du als 14-jähriger Sohnemann absolutes Recht hast, da die Wahrheit zu wissen. Ja, natürlich, das ist klar. Finde ich auch, dass du da auf dein Recht pochen sollst. Auch auf die Gefahr hin, dass der Haussegen schief hängt. Er scheuert dir ja keine. Ja, ich bestehe immer darauf, dass mein Vater, so immer wenn er nach Deutschland kommt, dass er mein Bruder das jetzt sagt. Mhm. Ich habe ihm das gesagt, du geh jetzt bitte zu Martin, also mein Bruder, und bitte erzähl ihm das jetzt. Und ich habe fast den Eindruck, dass du mit deinen 14 Jahren reifer bist als dein Papa, der jetzt, wie alt ist dein Papa jetzt? 52. Ja. Mensch, 52. Ja. Also, nochmal. Du hast das Recht dazu, das zu wissen alles, und ich finde, du hast auch das Recht dazu, deinem Bruder das zu erzählen. Er hat ja nun auch eine Halbschwester bekommen dadurch. Ja, natürlich. Ja, so, also. Also es betrifft uns grundsätzlich meinen Bruder und mich auf jeden Fall. Also ich würde dem echt jetzt mehr oder weniger die Pistole auf die Brust setzen und sagen, pass auf, so kann ich nicht, meinen Bruder so belügen. Ja, wir haben auch so außer meinem Vater auch so grundsätzlich ein bisschen Streit, so grundsätzlich in der Familie gehabt, und deswegen gingen wir auch so zum Familienpsychologen auch. Hör mal auf, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe heute Nacht die Elke hier. Die Elke arbeitet sehr viel mit Jugendlichen und mit Kindern, als Psychologin. Ne? Ja, ich habe dir jetzt so meine Privatmeinung gesagt. Ich fände es interessant, wenn sie dir ihre Meinung auch noch sagen würde zu dem Problem. Ja, weil ich wollte mir das gerne grundsätzlich mal anhören. Wir haben eben Familienpsychologe, so grundsätzlich, dem ich das erzählt habe, er hat Kontakt zu meinem Vater aufgenommen und hat ihn, und ich habe meinem Vater gesagt, er soll jetzt mal, also jetzt ruft er schon zum zweiten Mal oder so, reden jetzt miteinander. Mein Vater soll jetzt nochmal da anrufen und der möchte das dann gerne meinem Vater, möchte er ihm das klar machen, dass ich doch darunter sehr belastet, dass ich das für mich behalten Ja, finde ich auch einen guten Weg. Auf jeden Fall. Ja, genau. Julius, jetzt machen wir hier Schluss. Ja, gut. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an, okay? Oh, ja, okay. Alles Gute, bist ein netter Kerl. Ja, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch noch einen Fax, ein ernstes Fax vorlesen. Ich habe Post bekommen von Mario, 27 aus Kleve. Der schreibt, hallo Domian, du hast dich am Montag sehr kritisch über die Friedensdemonstranten geäußert. Ich finde das nicht in Ordnung. Bist du etwa für Krieg? Lieber Mario, 27 aus Kleve, was ist das für eine Frage? Wer ist schon für Krieg? Ich bin natürlich auch nicht für den Krieg. Aber ich sehe im Moment keine anderen Möglichkeiten als das, was die Amerikaner tun. Und mich ärgert schon, das muss ich sagen, dass sehr viele der Friedensdemonstranten eben in den letzten Wochen oder im Moment nicht gegen die Brutalität, die ungeheure Brutalität der Terroristen demonstriert, sondern gegen Amerika. Oftmals mit wehenden roten Fahnen. Und das halte ich mit meinem politischen Verständnis im Moment und in der jetzigen Situation wirklich nicht für angebracht. Wir leben in einer sehr bedrohlichen Zeit. Und schön reden können alle. Aber da müssen auch Konzepte auf den Tisch. Und ich sehe das von Seiten der friedensbewegten Menschen, sehe ich keine Konzepte. Ich finde das, was im Moment weltpolitisch gemacht wird und was die Alliierten tun, finde ich richtig. Und so bitte ich dich auch zu verstehen. Bitte ich dich, mich zu verstehen. Dann habe ich noch einen Fax bekommen von Bianca, auch 14 Jahre alt. Ich freue mich, dass so viele junge Leute uns auch zuschauen und zuhören, die schreibt, lieber Domian, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich freue mich, dass du nicht in die Herbstferien gehst. Ich freue mich, weil ich dann deine Sendung sehen kann. Weil, wenn die Ferien vorbei sind, kann ich deine Sendung nur freitags gucken, weil ich zur Schule muss. Ich wünsche dir alles Gute und mach mit deiner Sendung weiter so. Das ist sehr lieb von dir, Bianca aus Oberhausen, und von dieser Stelle aus schöne Grüße an dich. Jetzt haben wir 1.37 Uhr und jetzt eine kleine Pause. Und 47 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Domian, heute hat freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis, wie man uns im Internet auch finden kann, nämlich über www.1live.de oder über www.nachtlager.de. Und bei www.nachtlager.de gibt es noch was ganz Pfiffiges. Der Betreiber dieser Seite hat ein Preisausschreiben oder so eine Art Quiz veranstaltet, und dort kann man das aktuelle Domian-Fanbuch gewinnen. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, also www.nachtlager.de. Aber man kann uns auch beispielsweise finden unter domian-fanclub.de oder unter domian-online.com. Das sind immer so viele Sachen. Ich halte das mal noch ein bisschen in die Kamera. 1live.de, nachtlager.de, domianfanclub.de oder domianonline.com. Und bei www.nachtlager.de gibt es ein Domian oder das aktuelle Domian-Fanbuch zu gewinnen. Sabrina ist da. Sabrina ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sabrina, was ist los? Was ist dein Thema? Mein Problem ist, dass ich jetzt seit fast einem Jahr mit meinem momentanen Freund lebe und er mir auch einen Heiratsantrag gemacht hat. Mhm. Ich hatte aber bisher mit ihm noch keinen Sex. Ich habe da solche Hemmungen, weil mein Ex-Freund davor, mit dem ich auch verlobt war, mich jeden Tag vergewaltigt hat. jeden Tag vergewaltigt hat? Ja, am Anfang hat er mir die große Liebe vorgespielt. Ich muss dazu sagen, dass ich Rheumatikerin bin und letztes Jahr über 9 Monaten auf Krücken gegangen bin. Bis zu einer Operation und ich dadurch auch Probleme hatte, Leute kennenzulernen und von Haus aus, wenn man erfahren hat, ich bin krank, man von mir auch viele Abstand gehalten haben. Ja. Und er ist Ausländer, spricht fast kein Deutsch und hat mir die große Liebe vorgespielt. Ich habe dann auch erst danach erfahren, dass er illegal in Deutschland ist und dass er mich heiraten wollte wegen Papiere. Woher kam er? Aus Tunesien. Wie lange warst du dann? Ich war mit ihm 6 Monate verlobt und erst nach der Verlobung ist das losgegangen. Das heißt, du bist 5-6 Monate vergewaltigt worden von ihm? Ja, 4 Monate waren es, die letzten 4 Monate. Täglich? Ich habe auch eigentlich immer aufgehalten, weil ich war einfach blind, auch weil ich ihn geliebt habe. Also ich finde das ungeheuerlich. Frag nochmal, das ist täglich passiert. Ja, er hat nicht mit mir zusammen gelebt, ich war halt jeden Tag bei ihm. Er hat dich jeden Tag zum Sex gezwungen? Ja, und wenn ich meine Tage hatte, wollte es halt dann anal. Und am Anfang hat er gesagt, ja, wenn du mich liebst, dann machst du es. Und da habe ich es dann auch noch gemacht und bin ich mich dann am Schluss raus, habe ich mich dann auch gewehrt und da hat er mich dann auch geschlagen, dass ich eingewilligt habe. Den letzten Satz hatte ich geschlagen? Ja. Und dann damit ich einwillige. Damit du einwilligst. Damit ich mich nicht wehre dabei. Das heißt, du bist auch dann noch misshandelt worden dabei. Und ich hab auch erst dann mit ihm Schluss gemacht, als ich ihn bei mir zu Hause mit einer anderen erwischt habe. Ach, das war für dich das Ausschlaggebende zu sagen, Schluss aus, nicht, dass du so... Da habe ich dann gemerkt, dass er mich wirklich nicht liebt. Und dann hat er mir auch ins Gesicht gesagt, dass er mich nicht liebt, dass er mich nur über Papiere wollte. Sabrina, ich bin wirklich fassungslos, wenn ich sowas höre. Bitte? Ich bin fassungslos, wenn ich so etwas höre. Dass du erst diesen Beweis brauchst, dass du ihn mit einer anderen Frau erwischt und er hat dich vorher wochenlang täglich vergewaltigt. Dieses war nicht der Beweis, dass er dich nicht liebt? War das ein Liebesbeweis, dass er dich vergewaltigt hat? Ich hab's verdrängt. Ich wollte ihn nicht verlieren, weil ich einfach keine Kontakte aufbauen konnte. Weil wenn ich mich versucht habe, mit jemandem anzufreunden und habe erwähnt, dass ich Rheumatikerin bin, einfach der Fairness halber, habe dann schon gesagt, was, mit so jemandem will ich nichts zu tun haben. Ich verstehe und habe ein gewisses Verständnis wirklich auch dafür, aber... Und am Anfang hat er auch alles für mich getan, hat mich sogar im Krankenhaus besucht, wie ich im Krankenhaus war. Gut, aber darüber wollen wir überhaupt gar nicht reden, weil er hinterher sowas Schlimmes gemacht hat mit dir, wofür er jahrelang in Knast gehörte eigentlich. Das Problem ist, dass er auch gleich danach untergetaucht ist, wie ich im Krankenhaus war, hat er mir auch noch 10.000 Mark von der Bank gestohlen. Ich hatte meine Karte zu Hause, meine Geldkarte und... Unglaublich. Ich bin im Krankenwagen eingeliefert worden, da war ich auch nicht daheim und er hat, ich weiß nicht wie, meine PIN rausbekommen, hat dann auf ein paar Mal 10.000 Mark abgehoben, dass ich auch ewig im Minus war, bin jetzt noch die Schulden am Abbezahlen. Unglaublich. Aber er ist dann über alle Berge und du hast ihn von der Backe, er ist weg. Er bedroht dich, hat dich auch nicht bedroht irgendwie. Er hat mich dann nochmal telefonisch ein paar Mal angerufen, ob ich jetzt wieder... Er hat halt mitbekommen, dass ich einen neuen Freund habe. Nach langer Zeit habe ich dann auch mich wieder... für andere Leute geöffnet. So, das war ja jetzt auch dein aktuelles Problem. Jetzt mussten wir mal so weit in die Vergangenheit gehen und ich habe das auch jetzt ausführlich befragt, weil ich da so entsetzt bin über das, was geschehen ist und das, was du hast mit dir machen lassen. Ja. Jetzt bist du ein Jahr mit deinem jetzigen Freund zusammen und ihr habt noch kein Mal miteinander geschlafen. Ja, er denkt, dass ich mir das für die Hochzeitsnacht etwas Besonderes aufheben will. Ja, das heißt, du hast ihm... Ich habe mit ihm nicht darüber reden können. Es ist halt das erste Mal, dass ich überhaupt zu irgendjemandem darüber rede. Niemand wusste Bescheid vorher? Nein. Ich habe heute zufällig deine Show gesehen, habe ein bisschen zugehört und habe mich dann auch entschlossen anzurufen. Liebst du deinen Freund sehr? Über alles. Ich habe auch ja gesagt, dass ich ihn heiraten möchte. Und er liebt dich auch über alles? Er macht alles für mich. Er fährt mit mir zu den Ärzten. Er weiß, dass mich mein Ex bestohlen hat. Er hilft mir sogar, die Schulden abzubezahlen. Hat er denn... Und er nimmt das auch so in Kauf, dass ihr noch nicht miteinander geschlafen habt? Und er wollte ein paar Mal mit mir und ich habe ihm gesagt, ich kann nicht. Ich habe auch angefangen zu weinen. Er weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht irgendwas denken kann oder so. Er hat mich dann bloß in den Arm genommen und hat gesagt, wenn ich nicht kann, dann muss ich nicht. So, Sabrina, jetzt bin ich der Auffassung, dass wenn man so eine tolle Liebe hat, die du ja zu haben scheinst, ja, dass man dieser tollen Liebe auch einmal das Schönste im Leben oder aus seinem Leben natürlich erzählen sollte und er gerne erzählt, aber dass es auch dazu gehört, dass man auch die dunkelsten Seiten des Lebens einer solchen großen Liebe erzählt. Denn das gehört ja auch dazu, dass man sich in jeglichem austauscht. Und eine große Liebe will das und verkraftet das auch. Und ich glaube, dir würde ein Stein vom Herzen fallen, wenn du ihm das erzählen würdest. Und für ihn wäre es sicher auch sehr, sehr gut, weil er dich dann viel besser versteht, was mit dir los ist. Ja, er ist halt, dass er nachts arbeitet. Und ich am Anfang, bevor er die Arbeit gefunden hat, habe ich eigentlich auch regelmäßig deswegen Albträume. Und er meint auch immer, ich soll mal darüber sprechen, dass die Albträume auch aufhören, aber ich kann mit ihm einfach nicht darüber reden. Ich habe schon erst das versucht, habe irgendwie schönen Abend vorbereitet, mit Essen gekocht und ihn auch so angedeutet, dass ich mit ihm reden will, aber dann ist eine Blockade auf einmal da, da kriege ich dann kein Wort raus. Ich glaube sowieso, Sabrina, dass darüber hinaus du auch zumindest für eine Weile eine psychologische Betreuung brauchst, nachdem was mit dir angestellt worden ist, was mit dir geschehen ist. Ich bin wegen meiner Krankheit schon bei einem Psychologen, weil ich auch Probleme habe, zu Ärzten zu gehen. Aber dem hast du davon noch nicht erzählt? Das habe ich noch nicht. Das ist zum Beispiel, finde ich, auch ein Schritt, den du tun solltest. Hast du eigentlich Angst, dass dein Freund schlecht über dich denkt, dass du das hast mitgemacht? Schämst du dich für ihn auch? Ich schäme mich dafür, dass ich es nicht gemerkt habe und so lange ausgehalten habe. Gut, aber nun ist es passiert und du hast es ja auch erklärt. Du hast es mir auch gerade erklärt. Natürlich ist man im ersten Moment ganz, ganz entsetzt und sagt, wie konnte sie das bloß so lange hinnehmen? Aber es ist jetzt geschehen und du hast es uns ja auch rübergebracht, was die Hintergründe sind. Und ich finde ja auch, dass dein Freund ein Recht darauf hat, das zu wissen. Ich glaube ja sogar, Sabrina, dass das eure Liebe und eure Innigkeit noch vergrößern wird, dass ihr noch mehr miteinander verschmelzen werdet, wenn so etwas Wichtiges dein Leben betreffendes dann auch ausgetauscht wird. Ich möchte dich sehr dazu ermutigen, es ihm zu erzählen. Ich möchte dich auch sehr, sehr dazu ermutigen, es deinem Psychologen zu erzählen. Weil es einmal dir sehr viel weiterhelfen wird, das zu verarbeiten. Und weil es mehr Wahrheit noch in eure Beziehung bringt. Ja. Das ist doch schon mal toll, dass du hier angerufen hast, Mann. Das ist doch schon mal ein erster Schritt nach so langer Zeit. Ja, es zerreißt mich auch innerlich. Irgendwie musste ich loswerden, aber ich schaff's einfach nicht gegenüber meinem Freund. Mit meiner Familie kann ich auch nicht drüber reden. Gut, aber guck mal, das war jetzt schon mal ein Anfang heute Abend. Dann lass uns doch Folgendes sagen. Dann erzähl es doch erstmal deinem Psychologen. Und berate auch mit dem, wie du dich weiter deinem Freund gegenüber verhalten sollst. Das ist eine neutrale Person, so wie ich das jetzt für dich auch bin. Vielleicht fällt es dir einfacher, dem erstmal darüber zu erzählen. Und dann, es muss jetzt nicht alles jetzt innerhalb von ein paar Tagen über die Bühne gehen. Aber ich fände es nur schön und wichtig, du hast jetzt den ersten Schritt getan, dass du jetzt nicht stehen bleibst, sondern dass auch noch ein weiterer Schritt geschieht. Ja, ich habe auch jetzt noch Probleme, mich mit anderen Leuten, also dass ich Freunde finde. Ich habe ein paar Freunde, die hatte ich vorher schon. Ich habe mich ja wirklich recht zu Hause eingesperrt, bin nur noch in die Arbeit gegangen und dann heim. Die haben mich dann wieder rausgeholt und ich konnte keine Leute treffen. Und ich war dann auch bei meinen Eltern einfach mal so im Internet und da habe ich ihn dann auch mal kennengelernt. Ach, du hast ihn jetzt, deinen jetzigen Freund, über Internet kennengelernt? Ja, haben wir am gleichen Abend noch telefoniert, einfach so. Aber was für ein Glück auch, ne, dass du ihn kennengelernt hast. Ja, und eine Woche später haben wir uns dann mal getroffen. Super. Ich weiß nicht, ob du meine Sendung kennst. Ich sag's dann dennoch mal nochmal zu dir. Ich habe im Hintergrund immer einen Psychologen oder eine Psychologin hier. Und das habe ich heute auch. Das ist die. Ich habe keinen Computer zu Hause, ich war damals von meinen Eltern. Nee, ich erzähle dir jetzt gerade hier von meiner Sendung. Ich habe hier im Hintergrund eine Psychologin heute Abend. Und ich möchte gerne, dass wir beenden jetzt gleich das Gespräch hier auf dem Sender in der Öffentlichkeit. Ja. Und dass du mit meiner Psychologe, mit der Elke, auch noch mal ein paar Worte redest. Ja, okay. Ne? Das kann ja nicht schaden und kann ja nur ein bisschen weiterhelfen noch. Und meinen Tipp und meine Meinung hast du jetzt gehört. Okay. Und nochmal Respekt, dass du dich gemeldet hast und dass du den Anfang gemacht hast. Danke. Und du legst bitte auf und die Elke ruft dich gleich zurück. Okay, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ralf, 27 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Ja, Ralf, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also erstmal kann ich was zu Julius sagen. Bitte, das war der 14-Jährige. Ja, genau. Also ich wünsche Ihnen alles Gute, dass du mit seinem Vater durchkriegst. Ich habe eine ähnliche Vaterschaftsbeziehung gehabt. Der musste auf den Tisch hauen, der junge Mann. Ne? Und richtig, finde ich vollkommen richtig. Ja. Ich drücke die Daumen, er packt schon. Das ist ja nett von dir. Nun also, mein Thema ist weniger für Julius. Ich habe so eine etwas seltsame Neigung. Julius, jetzt mal Ton wegdrehen und richtig, Videospiele spielen. Okay. Richtig. Also ich finde es total geil, Frauen oder Mädchen bis von 21 bis 25 die nackten Fußsohlen zu bearbeiten, zu behandeln mit verschiedenen Gegenständen. Also nur Mädchen von 21 bis 25? Ja, bis jetzt hatte ich nur welche bis 25, eine ältere war auch dabei, aber... Also ein 26-jähriges Mädchen wäre schon kribbelig. Das ist schon eine Frau. Okay. Na gut. Und ich finde es total geil, wie sie sich dann gehen lassen und wie sie einfach dabei... meistens kommen. Also vielleicht erzähle ich dir auch, weil... Also du bist ein Fußfetischist, sagen wir es doch ganz klar. Ich bin ein Fußfetischist, aber ich finde es auch gut, diese Dinger, vielleicht werden sie mich jetzt einige am Fernseher beschimpfen, zu bearbeiten, mir ausgeliefert sein zu lassen. Das habe ich nicht verstanden. Also ich mag es, wenn sie mir ausgeliefert sind, wenn ich mit ihnen tun lassen kann, was ich möchte. Mit aber den Frauen oder mit den Füßen? Mit den Füßen. Mit den Füßen, na gut, das geht ja noch. Was stellst du denn an? Was stellst du denn außer einer schönen Massage dann noch mit den Füßen an, wenn sie dir ausgeliefert sind? Also erstmal ist das so, dass wir vorher ein Codewort absprechen miteinander. Ja, ein Codewort. Ein Codewort. Mhm. Letztes Mal war es RTL zum Beispiel, also okay. Ich würde vielleicht lieber RTL 2. Ne? Okay, RTL 2, okay. Okay. Ja. Und wenn die Frau dieses Wort benutzt, dann ist sofort Schluss und Feierabend. Aber dann gehst du ja schon ziemlich weit, ne? Wenn ein Codewort nötig ist. Das kann ja, ich so aus. Weil ich möchte, dass Vertrauen da ist. Mein Kick dabei ist, dass die Frau durch dieses Ausgeliefertsein, durch diese eventuellen Schmerzen, durch das, dass sie an die Grenzen geht, halt eben kommt. Ja, jetzt. Das ist mein Kick. Achso, dass sie einen Orgasmus dabei bekommt. Dass sie ganz genau. Ah, gut, dann musst du aber schon suchen nach Frauen, die genauso gestrickt sind, dass sie von einer intensiven Fußbearbeitung einen Orgasmus kriegen. Sorry, dass ich dich unterbreche. Du, die meisten sind sehr experimentierfreudig, wollen was ausprobieren. Ist es wahr? Wenn man den spontan und charmant kommt, ist das gar kein Problem. Jetzt sag uns bitte, spann uns nicht auf die Folter, was du mit diesen Füßen anstellst. Ich spann euch nicht, okay. Ich spann euch doch auf die Folter. Also gut. Also ich, sie muss sich erstmal auf den Bauch legen. Es gibt so diesen Bondage, das heißt Hochzeit, wo die nackten Fußsohlen nach oben sind. Ja. Und dann fange ich sie erstmal an zu kitzeln. Und jedes Mal, wenn sie kitzelt, sie darf eben nicht kitzeln, das ist ja das. Sie muss sich halt zurückhalten. Also halt, sie darf nicht lachen. Du kitzelst, aber sie darf nicht lachen. Sie darf eben nicht lachen. Die Arme. Und wenn sie lacht, die Arme. Wenn sie lacht, habe ich halt eben Heißwachs. Und Achso, da gibt es eine Strafe. Also da gibt es eine Strafe. Wenn sie lacht, kriegt sie eine Portion heißen Wachs auf die Füße. Heißen Wachs oder vorher halt mit dem Rohrstock hatte ich letztes Mal zum Beispiel richtig rigoros darüber, dass es fast schon schlimm gibt. Auf die nackten Fußsohlen. Und es erregt mich, wie jede einzelne Zehe sich da ergibt. Und das ist für mich total nun spielen wir den Fall durch. Das Mädel ist tapfer. Ne? Ja. Die 21- bis 25-Jährige. Ja, okay. Und sie lacht nicht, während du sie kitzelst. Was geschieht dann weiter? Du Domian, sie lachen. Ja. Ich bringe sie dazu, sie lachen. Sie lachen immer, die Frauen lachen immer. Sie lachen immer. Es ist so, ich habe auch einen Trick entwickelt, wie ich die Sohle noch sensibler mache, ja. Noch empfindlich. Also ich habe einen Föhn und mit dem Föhn mache ich das halt eben heiß und dann sind die Gefühle, also man sieht wirklich, wie ihr Gesichtsausdruck verändert und sich gegen das Lachen halt wehrt. Ach, du machst erst die Füße ein bisschen heiß mit dem Föhn? Wenn es nötig ist. Achso, wenn sie erstmal nicht gelacht haben, dann holst du den Föhn raus. Und nach dem Föhn fangen die an zu lachen. Es gibt ein paar harte Brocken, Domian, da muss man das, ich hatte es jetzt zweimal und da muss man das machen. Aber die meisten machen das von sich aus schon. Das ist halt eben. Also du hattest noch keine Frau, die nicht gelacht hat, während du sie am Fuß gekippt hast. Es gibt keine Frau, die nicht gelacht hat. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Wir müssen alle viel ausprobieren. Stichwort Mehl, ne, von gestern noch und heute lernen wir, dass wir die Frauen alle... Was war gestern denn? Habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte gestern zwei bezaubernde Lesben hier. In der Sendung? Ah ja, genau, mit dem Mehl. Mit dem genau, Mehl, ja. Richtig. Ist ja auch eine, schön groß. Eine pikante Variante. Aber jetzt weiter zu dir. Ja. Jetzt haben wir die Nummer mit dem Rohrstock und dem Wachs. Was kommt dann noch? Ja, okay, dann habe ich halt, wenn ich in Situiert nach Hause komme, dann habe ich halt ein paar Gewichte. Und das geht so, bis auf die Zähne halt abgestimmt. Und es geht darauf hinaus, dass die Zähne sich halt Nach unten ziehen. Ja, auseinanderdienen, genau, dass der Fuß nicht offenbart wird. Ja, und ich hatte letztens eine ganz hartnäckige dabei, die stand sogar richtig drauf, dass ich ihr die Fußsohle fast verbrannt hätte, aber so weit gehe ich ja nicht, Domi, also das ist nicht mein Metier. Beruhigend. Es ist wirklich unglaublich, was in manchen 90-Jährigen dem so alles drinsteckt, es ist wirklich der Hammer. Also du quälst richtig die Fußsohle, ne? Nein, es ist, ich bereite ihr Spaß. Na gut, aber also der normale Mensch würde denken, die wird jetzt endlos gequält, die Arme. Also ein normaler Mensch würde ich das gar nicht machen, also würde ich ihn gar nicht quälen. Weil ist klar, ich meine nur von außen so betrachtet. Wie sieht das denn bei dir aus? Sitzt du dann da nackt vor der Frau oder angezogen? Nein, also ich bin völlig angezogen und ich habe die Oberhand. Und bist du erregt dabei? Also ich bin sehr erregt. Es fühlt sich ein Orgasmus im Kopf ab. Ein Orgasmus in der Hose? Ein Orgasmus in der Hose nicht. Das nicht, aber du hast dein Penis ist irrigiert dabei. Mein Penis irrigiert dabei, aber ich komme dabei nicht. Es passiert im Kopf. Ja, und die Frau, das Optimale ist für dich, wenn die Frau dann dabei kommt. Wenn die Frau dabei kommt. Also es kann schon mal vorkommen, dass ich halt ein Dildo hernehme oder das ist je nachdem nach Absprache halt. Achso, dann hilfst du noch ein bisschen nach. Richtig, richtig. Ja. Aber nun bist du doch rattenscharf nach so einer Aktion. Wie reagierst du dich dann ab? Gar nicht? Also ich reagiere mich auf die alte konservative Art ab. Achso, du schläfst dann nochmal mit der Frau. Ich schlaf nochmal mit der Frau. Das kommt dann so als Sahnehäubchen oben drauf noch. Wenn die Frau das möchte, schlafe ich mit der Frau oder ich lasse mich halt eben von der Frau halt bedienen, sage ich okay. mal. Okay, also die traditionelle Nummer dann. Richtig, ja. Sag uns doch vielleicht noch eine pikante Einzelheit, was du noch mit den Füßen machst. Also wir haben das jetzt mit den Gewichten gerade gehört. Ja, ja. Was gibt's denn noch? Also es gibt eine ganz harte Variante da, das hat mit Strom zu tun. Und das hat so mit Sensoren, die Sensoren lege ich vor dem Mund der Frau. Das habe ich erst einmal gemacht bislang, ja. Das ist auch nicht so mein Bereich, weil es nicht so anhört. Ja. Und bei jedem Schrei kriegt die Frau halt eben noch einen Elektroschock auf die Fußsohlen. Das hört sich, aber wir sagen nochmal, das ist alles ganz freiwillig und die Frauen wollen das ja gerne. Es ist sogar, sonst würde es mich gar nicht anhören. Ich möchte, dass die Frau dabei kommt. Ich bin sozusagen ein Folterknecht. Und ich bin dazu verknechtet, die Frau zum Orgasmus. Und wenn es der Frau zu viel wird, dann ruft sie einfach RTL 2 und dann hörst du sofort auf und streichelt. Oder Herr Thoma, je nachdem, oder Herr Stoiber. Der hat heute Geburtstag. Der hatte Geburtstag, habe ich gerade gesehen. 60 Jahre alt geworden. Herr Stoiber. Wir gratulieren ihn ganz einfach mal, ne? Ist so ein netter Mann. Gratulieren wir ihn. Herrn Stoiber möchte ich persönlich nicht grüßen, weil ich BDS-Anhänger bin. Aber darüber reden wir jetzt nicht, sonst zanken wir uns gleich. Alles klar, okay. Ne? Keine Politik jetzt, ne? Wir haben so schönes Thema. Das gehört auch nicht hier rein. Genau. Domian, kann ich was fragen? Falls es gleichgesinnte Frauen gibt, die auf sowas stehen, dass sie mir vielleicht mailen, dass sie die Mails weiterleiten. So, pass auf, das war nämlich jetzt auch interessanterweise meine nächste Frage. Du hast gesagt, dass du doch viele Frauen triffst, die das wollen, was ich gar nicht richtig so glauben kann. Das ist so. Wo lernst du die Frauen kennen, die so draufstehen? Ganz im normalen Leben, auch in Diskotheken und sagst gleich... Ja, natürlich. Die wollen neue Erfahrungen machen, aber eben halt mit einer Absicherung. Diese Absicherung, das Codewort, und man muss eben charmant sein und man muss halt eben was ausstrahlen. Und ich möchte wirklich keine Frau quälen, ich möchte ihr Spaß machen. Klar, das habe ich auch so verstanden jetzt. Du bist ja nur auch noch im zarten Alter von 27. Tag ist gut, ja. Seit wann praktizierst du das schon? Ich praktiziere das jetzt seit... Nach vier Jahren, aber intensiv seit dem letzten Jahr. Das nimmt wahrscheinlich zu im Alter, ne? Dass man da noch schärfer drauf wird. Das ist so, dass es, ich gehe mal davon aus, dass bei mir ein Komplex ist, welcher hat auch immer, dass ich früher halt eben im Schwimmbad die Mädels gesehen habe und halt eben die Füße dürfen. Jetzt möchte ich sie dafür bestrafen. Aber auch ich habe mich selber analysiert und bin darauf gekommen. Ein ganz pfiffiger PDS-Anhänger. Hat man selten, aber egal. Ralf, hattest du schon mal eine Beziehung, die auch so gestrickt war? Leider nicht, das ist mein Problem. Deswegen komme ich nicht zur Beziehung. Ja, das wäre natürlich scharf, ne? Wenn du eine Frau hättest, in die du verliebt bist und die genauso einen Spaß an den Fußbehandlungen hat wie du. Richtig, richtig. Aber ich bin sehr anspruchsvoll. Ich möchte eine hübsche, aber auch kluge Freundin. Verstehe. Könnte ich euch bitten, dass ihr die Mails eventuell mailt? Machen oder, wir. Oder Post an mich weiterleitet? Ja, machen wir nicht so gerne, aber wir machen es mal. Okay, ich danke dir, Domian. Ich danke dir. Alles Gute. Okay, ja, Domian, ich wünsche dir auch was und schönes Wochenende. Dankeschön, ne? Dir auch. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Jan Hölz, Michael Jansen, Dirk Winhösen, Jan Gräve zu Baringdorf und Peter Ofsjanowski. Unser Thema nächste Woche Dienstag. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema reich und unglücklich. Ich möchte mit ganz reichen Leuten reden, die aber unglücklich sind, aus welchen Gründen auch immer. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Schockmomente. Kleiner Hinweis noch, am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir im Fernsehen 10 Minuten später und im Radio aber pünktlich. So, jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende, ein tolles Herbstwochenende. Es soll ja ganz tolles Wetter werden. Und wir sehen und hören uns dann, hoffe ich, in alter Frische in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Bis dahin, ciao.